rausgeschmissen, rausgeworfen. Keiner mag mich, keiner mag mich, ich bin alleine vor der Tür. Keiner läuft hinterher, ich bin wütend aus der Wohnung gegangen. Keiner läuft mir nach, ich dreh mich um und drück ne Träne aus dem Auge. Keiner läuft mir nach, ich bin alleine vor der Tür, mit etwas in der Hand, eine kleine Tasche. Ich geh jetzt weg, geh in die weite Welt hinaus. Ich komm nie mehr zurück, ich bleib für immer aus diesem Haus draus. Ich gehe nie mehr zurück, ich bin so sauer, ich werde immer daran zurückdenken, wie man mich gepeinigt hat. Und im Grunde bin ich doch nur traurig, weil man mich nicht zurückgeholt hat. Ich bin doch nur traurig, weil man mich gehen lassen hat. Wie gerne wäre ich daheim, wie gerne wäre ich im geborgenen Nest. Wie gerne wäre ich, das ist der Mut, der mich verlässt. Ich gehe weg in die Welt raus, ich bin schon vor dem Haus. Ich bin schon weg, ich bin schon weg, ich werfe mein Leben weg. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Ich werfe alles weg, was ich habe. Es ist nicht einfach. Die Tränen trocknen aus die Seele dort. Es ist nicht einfach. Die Tränen trocknen aus die Seele dort. Ich erfahre endlich, was es heißt, frei zu sein und bin allein. Ich erfahre endlich, was es heißt, frei zu sein und bin allein. So verdammt nochmal allein und fühl mich klein, so verdammt allein. Die Welt ist groß, die Welt ist groß, ich bin allein. Die Welt ist groß, die Welt ist groß und ich bin klein. Die Welt ist groß. Ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein. Die Welt ist groß.